we're not quitting, are we? Oh, wir hören nicht auf, nicht wahr? Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. So, what were the other promises God gave them? Was waren die anderen Verheißungen, die Gott ihnen gab? He promised them he would send the Holy Spirit. Er versprach ihnen, dass er den Heiligen Geist senden wird. He already taught them this in John. Er sagte ihnen das schon in Johannes. You know, it was very clear, guys, my promise is that you will not be orphans. Es war ganz klar, Leute, meine Verheißung ist, dass ihr keine Waisenkinder werdet. He even told them it's very good that I go away so that he, the Holy Spirit, will come. Er sagte ihnen sogar, dass es sehr gut ist, dass er weggeht, so dass der Heilige Geist kommen kann. So their focus should have been very clearly on the promise of Jesus. Ihr Fokus sollte also ganz klar auf den Verheißungen von Jesus liegen. Look, another promise he gave them. Schau dir eine weitere Verheißung an, die er ihnen gab. Mark chapter 16. Markus Kapitel 16. These signs shall follow those who believe. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. So Jesus filled them full of promises and now in the time of transition they seem to lose focus of them. Jesus füllte sie also mit Verheißungen und jetzt in der Zeit des Übergangs schienen sie den Fokus darauf verloren zu haben. Do you know, I remember so well. Ich erinnere mich so gut. When in January 1 of 2004, als am 1. Januar 2004, in the middle of the night, the Lord said to me that I need to move to America. Der Herr mitten in der Nacht zu mir sagte, dass ich nach Amerika ziehen musste. It was a crazy journey. We never ever thought that we would live in America. Es war eine verrückte Reise und wir glaubten nie, dass wir in Amerika leben würden. But we decided we will obey the Lord. Aber wir haben entschieden, dass wir dem Herrn gehorchen werden. The whole way we got the green card was a complete miracle. Der ganze Prozess, wie wir die Green Card bekamen, war ein vollkommenes Wunder. I mean, it was just a ridiculous and crazy journey of faith. Es war einfach eine unglaubliche Reise im Glauben. And we really walked by radical faith. Und wir wandelten wirklich in radikalem Glauben. But you know what happened? Aber weißt du, was passierte? Just a few weeks before the time of moving. Ein paar Wochen vor dem Umzug. I became so stressed. War ich auf einmal so gestresst. I mean so stressed. Sowas von gestresst. It was one of the biggest transitions I've ever done. Es war eine der größten Veränderungen, die ich jemals durchgemacht hatte. Take a wife and two teenage children to a place that I don't know. Eine Frau und zwei Teenager zusammenpacken und einen Ort ziehen, den ich nicht kannte. Didn't know how to live, didn't know how to support my family. Ich wusste nicht, wie leben, wusste nicht, wie ich meine Familie versorgen soll. Had no money. Hatte kein Geld. I tried to find a renter for the apartment so they would buy the furniture from us. Ich versuchte einen Mieter für das Apartment zu finden, um ihm unsere Möbel zu verkaufen. And I began to be so discouraged in this time of transition. Ich war auf einmal so sehr entmutigt in dieser Zeit des Übergangs. Because I focused on the wrong things. Denn ich fokussierte mich auf die falschen Dinge. And then a lady, she's a very very prophetic woman from Poland. Und dann eine Dame, sie ist sehr sehr prophetisch aus Polen. She sent me a message. Sie schickte mir eine Nachricht. She said, Reinhard, the Lord has shown me, I think it was a prophetic vision or a dream, I don't remember. Sie sagte, Reinhard, der Herr hat mir gezeigt, ich glaube, es war eine prophetische Vision oder ein Traum, ich weiß es nicht mehr. And she said, the Lord has shown me that in this vision, that you have surrendered yourself to the spirit of discouragement. Der Herr hat mir in dieser Vision gezeigt, dass du dich einem Geist der Entmutigung hingegeben hast. And I was discouraged, I was stressed, I started to get panic. Ich war buchstäblich entmutigt, ich war gestresst, ich verfiel in Panik. And here is what I did. Und dann machte ich Folgendes. I said, Lord, I need a promise. Ich sagte, Herr, ich brauche eine Verheißung. I just really, really need a promise. Ich brauche einfach wirklich eine Verheißung. And the Lord said, und der Herr sagte, my promise is from Hebrews chapter 13, verse 5. Meine Verheißung ist in Hebräer 13, Vers 5. I will never leave you nor forsake. Ich will dich nie aufgeben und dich nie verlassen. Do you know, I will never forget this. Ich werde das nie vergessen. The moment God said this, here is what I did. Im Moment, als Gott mir das sagte, machte ich Folgendes. I made this ridiculous, radical decision. Ich traf diese unglaublich radikale Entscheidung. To throw all of my focus on the promise. Meinen ganzen Fokus auf diese Verheißung zu legen. So I remember, I would just, day and night, I would just mutter in front of me, you know, he never forleaves me, he never forsakes me, he never leaves me, never forsakes me. Ich erinnere mich, ich habe Tag und Nacht immer wieder vor mich hingesprochen, er wird mich nie aufgeben, er wird mich nie verlassen, er wird mich nie aufgeben, er wird mich nie verlassen. It came to a time where it was very short before moving. I don't think there were 2 weeks left. Es war dann kurz vor der Abreise, es waren nur noch 2 Wochen bis dahin. And the apartment that we rented, it was an apartment that like the government agency rented out. Und die Wohnung, die wir gemietet hatten, war eine Wohnung, die von der Regierung vermietet wird. And the government will decide which other people are allowed to live in this apartment. Die Regierung entscheidet, welche Leute darin wohnen dürfen. And if you can negotiate with the people who will rent it afterwards a price that they would like to pay for the furniture. Und wenn du mit deinen Nachmietern einen Preis für deine Möbel aushandeln kannst, you can do that. Darfst du das machen. But if by the time you need to get out, you haven't done that, then all the furniture, you've lost everything. Aber wenn du bis zu deinem Auszug es nicht geschafft hast, dann hast du die ganzen Möbel und alles verloren. Because they were built in. Most of the furniture was built in. Die meisten Möbel waren eingebaut. So it was very hard in just a very quick time to tear everything out and try to sell it. Es war sehr schwierig, alles musste schnell herausgerissen werden und wir versuchten es zu verkaufen. So I remember. Ich erinnere mich. Debbie and me, we have a habit that every year we go away for our wedding anniversary. Debbie und ich haben eine Gewohnheit, dass wir jedes Jahr zu unserem Hochzeitstag verreisen. We don't care about our birthdays, but our wedding anniversary is important. Wir machen uns nichts aus unseren Geburtstagen, aber unser Hochzeitstag ist uns wichtig. Never missed one in 34 years. Wir haben keinen versäumt in den 34 Jahren. So we had to move to America right at the time of our wedding anniversary. Wir mussten also genau in der Zeit unseres Hochzeitstages nach Amerika ziehen. 4 days after. 4 Tage danach. So here's what I said. Ich sagte Folgendes. You know, because it was already clear that this year we can't go. Da schon klar war, dass wir dieses Jahr nicht verreisen konnten. It was in the time of transition. Es war eine Zeit der Veränderung. The moment the Lord said to me, I will never leave you nor forsake me, I so focused on that promise. In dem Moment, als der Herr zu mir gesagt hatte, ich werde dich nie aufgeben, nie verlassen, war ich so fokussiert auf diese Verheißung. I said, sweetie. Ich sagte, Liebling. I'm gonna find a babysitter. Ich werde einen Babysitter finden. And you and me, we're going away for 3 days. Und wir werden für 3 Tage verreisen. We're going to Switzerland. Wir gehen in die Schweiz. You know, my friends called me crazy. Meine Freunde bezeichneten mich als verrückt. My friends said, you have to move to America really soon. If you go away for 3 days, you might miss the opportunity to even sell your furniture. Sie sagten, du wirst in Kürze nach Amerika gehen und wenn du jetzt für 3 Tage verreist, könntest du sogar die Gelegenheit verpassen, deine Möbel zu verkaufen. Also, no. Ich sagte, nein. He will never leave, he will never forsake me, it's all fine. Er wird mich nie aufgeben, er wird mich nie verlassen, alles ist gut. So we had the 3 most amazing days in Switzerland. Wir hatten also die 3 wunderbarsten Tage in der Schweiz. And you know, out of nowhere, a family came and said, we really want this apartment, the government has approved us, tell me whatever you want and I will pay you for the furniture. Aus dem Nichts kam eine Familie und sagte, wir wollen wirklich diese Wohnung. Die Regierung hat uns die Zusage gegeben, sagt uns, was ihr wollt und wir bezahlen euch die Möbel. Während der Zeit in der Schweiz. And everything was resolved. Alles war gelöst. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Every obstacle the enemy throws into your way and nothing else but stepping stones into your destiny. Jedes Hindernis, das der Feind dir in den Weg wirft, ist nichts anderes als ein Sprungbrett in deine Bestimmung. It's sad to keep watching how easily people let go of their promises in time of transition. Es ist traurig mit anzusehen, wie leicht Menschen in Zeiten der Veränderung ihre Verheißungen aus der Hand geben. Do not do that. Mach das nicht. Or you will not transition well. Sonst wirst du nicht gut in das Neue hineinkommen. I will see you tomorrow. Ich sehe dich morgen. Ich sehe